nur eine kleine Sachanmerkung zu dem, was du vorher zu Faschismus gesagt hast. Das kommt schon als Thema vor. Einmal in Staatsfeinde ist hinter ein ganzer Abschnitt, leben wir im Faschismus. Und dann nochmal Versuch uns und anderen die Bundesrepublik zu erklären, kommt eine Anmerkung, dass diese sogenannten Karthager, also die Neuimperialisten, noch nicht, da kommt nämlich gerade, die seien vielleicht faschistisch, aber noch nicht nationalsozialistisch. Wobei er mit faschistisch einfach das Imperiale vom italienischen Faschismus meint, nicht aber die Tendenzen gerade zu diesen Übersteigerungen im Antisemitismus und so weiter. Also an den zwei Stellen kommt es schon vor. Hier kommt es eigentlich dauernd vor. Und da kommt, was du schon, wenn ich so richtig, diese Ironie, er spricht dann vom toten Experten. Und wer ist der tote Experte? Ist Adolf Hitler. Also ja. Eine sehr witzige, genau wenn er spricht von Himmler, das war ein großer Moralist. Und dann wollte er damit ausdrücken, ja, der Mensch war moralisch, weil ich war in der Reihe von seinen Vorgesetzten geärgert hat. Und dann muss man nicht diskutieren, über Moral, nicht Moral, sondern über Moral insgesamt diskutieren. Und das finde ich eigentlich ganz interessante Beispiele, wie er vorgeht, hier diese glatten Schemata aufzubrechen. Na, Himmler war auch hochmoralisch. In der berühmten Rede hat er ausdrücklich darauf geachtet, dass die SSler ja nicht sich persönlich bereichern, wenn sie ihr schweres Werk tun. Und hat die schwer dafür gelobt, dass sie das scheint weitgehend hingekriegt haben, ohne persönlich Judengold in die Tasche zu stecken. Ja, da hat er sich ein bisschen getäuscht in seinen Leuten. Aber insgesamt hat er streng darauf geachtet, dass die Sache anständig vor sich geht, wie er immer wieder sagt. Das ist auch das Böse, ich auch das Buch nicht beziehe, aber es passt ja auch ein bisschen damit. Also wo dann wirklich das, was heute einige Leute anders strich als antideutsch verstehen würden, das macht er hier in diesem Buch sehr stark. Es gibt so eine deutsche durchgehende Mentalität, die ist im Faschismus hochgekommen und in den 50er Jahren konnte ich nicht weitergebaut, dieses Staatsgehorsam, wo das Beispiel bringt, ja, ein Junge hat halt Angst vor einem Polizisten. Und es ist 67, 80 aufgebrochen worden, was beispringt, dass Studierende nach Polizisten mit Steinen schmeißen. Das war neu in diesem Land sozusagen. Und dass da diese Brüche überhaupt hier mal auf sind, aber die immer noch nachwirken. Dass diese, es geht um die Desintegration. Und da versucht er das auch in der theologischen Terminien. Das müssten wir eigentlich noch Deutsche machen. Die politische Theologie von Brückner ist noch kaum rausgekommen. Also da ist noch ein Mangel in den ganzen Vorträgen mittlerweile, das Nauhäppchen werden. Du hast es auch nur ganz am Rande. Das ist noch viel zu vage eigentlich. Obwohl, das, ich finde es auch nicht so einfach, ich könnte es auch nicht ohne weiter erklären, aber da müsste noch was passieren. Ja. Was ist das für ein Buch? Das ist ein Versuch, uns und anderen die BRD zu erklären. Das ist ein populärstes vielleicht so, ja. Zumindest Ende der 60er. Ende der 70er. Das ist 78, das war... Das Mach letzte ich, vollständig von ihm selber rausgegeben. Da taucht übrigens das letzte Zitat, was du hast, taucht hier auch auf. Das fand ich interessant, fast wörtlich. Ja, er verwurstet manchmal so Kernsätze an verschiedenen Stellen. Und da wird auch in diesem Ring nochmal, jetzt hier in diesem Land zur Emanzipation damit umzugehen. Und sozusagen, das ist der Punkt, was du versuchst halt darzustellen nochmal, wie erarbeitet die Auseinandersetzung mit Gral. Also ich denke, du hast ein bisschen Gral, hast natürlich auch den Lukács zu stark gemacht, aber das ist eine andere Debatte. Aber diese Verarbeitung, dieses ständig Weitersuchen, wo der Brückner schwer zu beschreiben ist, er verändert seine Position leicht. 72 ist wieder anders als 78 und das macht es schwierig, ihn darzustellen. Das hat man auch, glaube ich, schon früh so ein bisschen andiskutiert. Da gibt es so einen Wechsel, der aber nicht so klar erkennbar ist. Er sagt nicht so klar, ich ziehe mich da auf Marx oder da auf Schopenhauer oder Henri Lefebvre. Oder Adorno taucht am ehesten auf, aber das macht es schwierig. Er ist auf jeden Fall nicht klar einzuordnen. Er ist auch marxistisch orientiert, aber das marxistisch ist wieder in einer bestimmten Konnotation. Es ist schwierig.